Patente und Marken, Patentamt, IP-Vereinigungen und so weiter. Problembeschreibung. Jeder, der schon einmal eine Firma gründen, eine Marke registrieren oder eine Erfindung sichern wollte, stand schon vor der gleichen Frage. Wann soll ich eine Marke oder ein Patent eintragen? Wie teuer ist eine solche Eintragung? Wo muss ich die Marke oder das Patent überhaupt eintragen lassen? Gibt es hierfür bereits eine Eintragung von einer anderen Person beim Patentamt? All diese Fragen sind leider nicht allzu leicht zu beantworten, denn weltweit sind die Patentanmeldungen in jedem Land anders geregelt und es gibt zahlreiche unterschiedliche Vereinigungen. Weiters sind Eintragungen teuer und anwaltliche Nachforschungen aufwendig. Die Lösungserklärung. Aus den oben genannten Gründen sind Patente ein Paradebeispiel für eine Blockchain. Vereint man Timestamps, also die Zeitstempel, mit einem von einem Patentinhalt ausgehenden Hash, so erhält man eine Blockchain, welche den genauen Zeitpunkt einer Patentanmeldung und den genauen Inhalt des Patents definiert. Noch dazu ist diese Blockchain komplett transparent und für jeden zugänglich. Hash-Kollisionen wären teilweise als bereits existierendes Patent erkennbar und würden Anwaltskosten senken. Der Patentbesitz wäre so sowohl zeitlich als auch besitzbezogen eindeutig definiert und zu geringeren Kosten zu haben als die komplexen heutigen Lösungen. Ein paar Herausforderungen. Abgesehen davon, dass sich Vereinigungen weltweit auf einen Blockchain-Standard für Patente einigen müssten, gibt es noch weitere Herausforderungen, wie man unterschiedliche Patente in Hashes einheitlich umwandeln könnte. Dies sind jedoch Probleme, mit welchen viele andere Blockchain-Anwendungen ebenfalls zu kämpfen haben und die wahrscheinlich in absehbarer Zeit gelöst werden. Alternativmöglichkeiten. Wie bei vielen Blockchain-Alternativen könnte auch hier ein nicht rein dezentrales System zum Tragen kommen. Denkbar wäre stattdessen ein vereinheitlichtes, verteiltes System. Des Weiteren müsste das Rechtssystem wie bei den anderen Anwendungen auch die Information auf der Blockchain als rechtskräftig anerkennen. Liechtenstein zum Beispiel hat den Plan, dies ab 2019 als Vorreiter als erstes umzusetzen. Praxisbeispiele. Derzeit sind mir noch keine anderen Beispiele bekannt, bei denen eine Blockchain dezidiert für diese Anwendung verwendet wird. Liechtenstein ist hier absolut der Vorreiter. Allerdings integrieren Menschen vielfach Hashes aus Timestamps als Nachricht in andere Blockchains, um einen zusätzlichen Nachweis für ihr Patent zu besitzen. Auch wenn dieser Nachweis heutzutage wahrscheinlich noch nicht gerichtsfest wäre. Ob ich heute einem Unternehmen zutrauen würde, den Patentschutz über eine Blockchain erfolgreich zu etablieren, das traue ich mich nicht vollständig überzeugt zu sagen. Ich glaube fast, dass eine solche Innovation von Regierungen selbst kommen muss, um schlussendlich einen Standard festzulegen. Viele der Anwendungen aus diesem Kapitel profitieren natürlich nicht nur vom klaren Eigentumsnachweis einer Blockchain, sondern auch von anderen Vorteilen eines dezentralen Systems. Und im nächsten Kapitel geht es um Privatsphäre und deren Anwendungen.